Ja, schönen guten Abend bei Sonnenschein. Aber es ist 19 Uhr. Ich hoffe, es wird nicht zu warm hier drin, aber wir haben ein interessantes Thema. In der Reihe Wege aus dem Kapitalismus, wie es so schön heißt, haben wir heute Kai Fröb aus München zu Gast und wir als die organisierende Gruppe mit dem gleichen Namen Wege aus dem Kapitalismus freuen uns sehr, dass es geklappt hat, weil wir hatten schon einmal einen Anlauf genommen, ging das nicht. Und heute stand es auch auf der Kippe, aber jetzt sind wir doch sehr froh, dass Kai Fröb aus München kommen konnte. Hegel, der eigentliche Geschichtsmaterialist, ist das Thema. Und bevor ich jetzt viel erzähle, gebe ich das Wort gleich an Kai Fröb, der sich vielleicht auch selber noch, soweit er möchte, kurz vorstellt. Ja, bitte Kai. Ja, danke Stefan. Also vielleicht mal vorab eine kurze Gliederung. Das Ganze hat ja eigentlich als erstes so einen kleinen, wenn ich rede von Geschichtsmaterialist und ich rede hier in der Panke, dann hat es im Prinzip einen impliziten Bezug zu Marx. Wird also am Anfang kurz etwas dazu sagen zu meinem Ansatz, wie ich Hegel und Marx verbinde. Dann zweitens, Materialismus. Würde sich fragen, wenn ich sage, Hegel ist ein Geschichtsmaterialist, kommt sofort die Frage, was verstehst du dann unter Materialismus? Ich würde also kurz darüber reden und wäre damit auch schon in, vielleicht für manche überraschend, in der Logik. Das dritte Punkt wäre dann, steht auch in der Einladung drin, was hat jetzt die Logik mit dem Geschichtsmaterialismus zu tun, also welches Verhältnis gibt es da, was ist die Beziehung also von Hegels Logik zum Rest von Hegels System, speziell dann natürlich die Geschichte. Der nächste Punkt wäre dann im Prinzip die Einbettung der hegelischen Geschichtsphilosophie in seinem System und der letzte Teil wäre dann entsprechend die Anwendung auf Hegels Geschichtsphilosophie als solches. Bemühe mich dabei, in all diesen Punkten Sachen zu sagen, die in anderer Form so nicht geschrieben stehen, also nicht das zu wiederholen, was man in vielen Büchern normalerweise über das Verhältnis von Hegel und Marx oder das Verhältnis von über die hegelische Geschichtsphilosophie liest, sondern einfach neues Material dazu zu geben. So, damit bin ich beim ersten Punkt. Mein Verhältnis zu dem Ganzen. Üblich ist eigentlich, gerade im Marxismus, dass man sich auf Hegel bezieht als einen der Ideengeber. Lenin sagt ja, der deutsche Idealismus ist eine der drei Quellen des Marxismus. Marx selbst hat davon gesprochen, dass er ein Schüler von Hegel auch ist. Auf der anderen Seite wird Hegel sehr stark auch kritisiert, eben als ein Idealist, als jemand, der zwar etwas gut begriffen hat, auf der anderen Seite aber Mängel hat. Wenn ich zum Beispiel in Engels Dialektik der Natur gucke, dann finde ich dort reihenweise Gedanken, die ich im Prinzip aus der hegelischen Logik kenne. Und dann kommen da unvermittelt für einen Hegelianer Kritiken von Hegel, dass er aber doch gleichzeitig eben idealistisch ist. Und das klingt im Prinzip so, als da ist er vom rechten Weg abgewichen oder da denkt er sich irgendwas aus, was man nicht nachvollziehen kann. Und es ist auf jeden Fall als Kritik wohl gemeint und auch so aufgefasst. Dementsprechend geht der Marxismus eigentlich damit so um, dass, oder die traditionelle marxistische Rezeption geht so damit um, dass man einerseits versucht, aus Hegel irgendetwas herauszufinden, speziell die Dialektik soll ja was sehr Gutes sein. Auf der anderen Seite geht man davon aus, dass es dort ein zu Scheidendes gibt, was nicht gut wäre, was eben, wie sagte Hegel, in schlechte Häuser führt und wo man also gucken muss, dass man das von beiden scheidet. Speziell die Inhalte bei Hegel, das hegelische System wird als konservativ oder reaktionär gesehen. Und das wird im Widerspruch gesehen zu seiner Methode, die doch eigentlich fortschrittlich ist, die eigentliche Dialektik, die es zu retten gibt. Das wäre eigentlich schon der erste seltsame Punkt, weil gerade wenn man die Dialektik als dasjenige ansieht, was man von Hegel lernen kann, so sagt ja Hegel, dass im Prinzip Dialektik und Inhalt zusammengehört. Der klassische Marxismus würde das also, oder marxistische Rezeption würde das so aufheben, eben genau, Hegel widerspricht sich also in seinem System, nimmt er diese Methode nicht richtig an. Ich würde sagen, nein, sehr wohl, das passt bei Hegel zusammen. Und dementsprechend ist mein Ansatz, zu versuchen, zu zeigen, dass man Hegel als Ganzes mit allen seinen Inhalten rationell interpretieren kann, so dass dabei etwas Vernünftiges rauskommt, und zwar so, dass man es nachvollziehen kann. Die Sprache erleichtert das nicht unbedingt, aber man kann sich auch diese Sprache aneignen. Ich werde aber hier versuchen, jetzt ohne die oder unter möglichst viel Verzicht auf hegelische Terminologie nur einige wichtige Begriffe benutzen, da möglichst viel einfach in allgemeinverständlicher Sprache zu reden. Wenn ich jetzt komme zum zweiten Punkt, die Grundlage in der Logik. Wie gesagt, das, was uns jetzt vielleicht als Kern dahin führt, ist die Frage Materialismus. Was ist Materialismus? Letztlich mal beiseite gelassen, was der Marxismus dazu sagt in seinen vielen Varianten. Dasjenige, was eigentlich Common Sense ist, wenn man Materialismus in einem positiven Sinne anspricht, und ich gehe mal davon aus, dass ihr alle Materialismus in einem positiven Sinne gebraucht, ist so viel wie, ich halte mich an die Tatsachen, ich denke mir nichts aus, so wie der Marx und Engels zum Beispiel im deutschen Idealismus, wie heißt das Ganze, der dritte, MIW 3, Deutsche Ideologie. Entschuldigung, deutsche Ideologie, wo sie da am Anfang sagen, wir gehen eben einfach von den Tatsachen aus, des gesellschaftlichen Lebens, erfinden nichts in irgendeiner Weise dazu. So ist also die Frage, wie sieht das ganze Hegel? Ist Hegel in diesem Sinne ein Materialist? Ist er ein Idealist? Und wenn er ein Idealist ist, was bedeutet das? Heißt das, dass er dann kein Materialist ist? Dazu möchte ich einen kleinen Mini-Exkurs machen in die Erkenntnistheorie. Stellt euch einfach vor, Philosophie beiseite, einfach eure eigenen Gedanken. Stellt euch einfach vor, wie kommt mein Wissen zustande? Ich möchte die Wahrheit finden, möchte herausfinden, wie irgendetwas ist. Und Kant, jetzt mache ich es doch mal erstmal, Kant sagt, das geht gar nicht. Oder ein Skeptiker würde sagen, das geht gar nicht. Du kommst da eigentlich nie ganz heran. Man könnte einfach sagen, ja, ich bin ja durch meine Sinne beschränkt, ich bin durch mein Denken beschränkt, ich bin durch meine menschlichen Möglichkeiten beschränkt. Es gibt Irrtumsmöglichkeit, geht gar nicht. Aber die Frage ist dann, wenn dem so wäre, woher weiß ich, dass ich mich irre, dass es so einen Irrtum gibt? Auch dies muss ich ja in irgendeiner Weise mitgekriegt haben, durch meine Sinne, durch mein Denken. Wenn es ein Irrtum wäre, der mir gar nicht zugänglich wäre, woher wüsste ich dann von ihm? Was würde ihn dann von einem eingebildeten Irrtum unterscheiden? So, das heißt, oder anders gesagt, wenn ich sage, hier gibt's meine Vorstellung von der Wirklichkeit, dort gibt es die Wirklichkeit und die beiden unterscheiden sich voneinander. Was ist das Dritte, worüber ich die beiden miteinander vergleiche? Was ist das Medium, wie ich sie vergleiche? Ich komme ja im Prinzip aus mir selbst gar nicht heraus. So, und die Lösung ist meines Erachtens also einfach diejenige, dass in meinem Geist oder im gesellschaftlichen Geist, kommt im Prinzip auf selber heraus, sind letztlich die ganzen Tatsachen, auf die ich mich beziehe, in ihrer widersprüchlichsten Form. Und es ist unsere Aufgabe, oder es ist Aufgabe der Wissenschaft, diese entsprechend so zu gliedern, logisch zu gliedern, dass sie ein befriedigendes Ganzes ergeben. Und natürlich ist das offen. Ich kann immer neue, kann sich neue Tatsachen ergeben, ich kann Neues finden. Aber es ist meine Aufgabe, das zu finden. Und in meinem Geist vergleiche ich, oder in der gesellschaftlichen Tätigkeit, insgesamt vergleiche ich dasjenige, was ich weiß, mit dem, wie ich es geordnet habe, und stelle da fest, dass es da Mängel gibt oder nicht, und das evolviert. So, diese Zusammenfassung von Wissen, logisch geordnet, nennt Hegel den Begriff. Und die hegelische Logik hat ja bekanntlich drei Teile. Der erste Teil, der Sein, da geht es einfach darum, um die Fakten als solche, die sich darstellen nach Qualität, Quantität oder auch gemessen als Maß. Und diese Fakten sind entsprechend zu verdauen, wissenschaftlich, logisch, in ihrem logischen Zusammenhang darzustellen, sie innerhalb der Wesenslogik. Und wenn ich sie verstanden habe, habe ich sie auf den Begriff gebracht, in ihrer Gesamtheit dargestellt, und dann habe ich sie als wissenschaftliches System. Und die Logik ist dementsprechend beschäftigt sie mit dem Gesetzen des Denkens, beschäftigt sich auch gleichzeitig darum mit einer Gesetz von sich selbst, und damit ist es eine kritische Selbstkritik von dem, was es eigentlich tut. Zum Beispiel, was machen wir eigentlich, wenn wir denken, wenn wir Kategorien benutzen, wenn wir an irgendetwas herangehen. Kunst ist im Prinzip natürlich auch damit, dass es eine logische Gliederung ist, auch ein Ordnungsprinzip der Gegenstände, die wir dort haben. Jetzt zurück zu der Ausgangsfrage, was bedeutet das in Bezug auf Materialismus? Erstens, für mich ist eine solche Vorgehensweise materialistisch in dem Sinne, dass ich nichts erfinde, sondern dass ich rational vorgehe von den Tatsachen aus und mich auch an diesen messen lasse und dabei mir aber zusätzlich auch bewusst werde, wie ich vorgehe, mir darüber Rechenschaft ablegen kann und eben Rechenschaft auch ablege über die Maßstäbe, die ich dabei ansetze, die Kategorien, die ich habe. Das ist ein, meines Erachtens, wissenschaftliches Vorgehen. Hegel in seiner Terminologie benutzt, wenn er unterscheidet zwischen Realität und Idealität, Realismus und Idealismus, dann ist für ihn die reelle Seite die Seite der Phänomene, wodurch sich die Gegenstände unterscheiden. Dasjenige, was wir aufnehmen, und die ideelle Seite ist das sozusagen das Prinzip, was sie sozusagen regelt, was sozusagen von innen in ihnen wirkt. Zum Beispiel jetzt in Bezug auf WACC oder das Kapital, der sozusagen das, die Prinzipien des Kapitals, die wir in der Bahngesellschaft sehen. Und das gäbe einen Ansatz, und das, da merkt man schon, dass es hier einen Ansatz zur Kritik gibt, dass man sagt, okay, und dieser Geist, der da innen wirkt, oder dieses Prinzip, da ist ja jetzt Raum für Spekulation. Da erzählst du mir irgendetwas vom Pferd, und das stimmt ja gar nicht. Aber das Hegelsche Grundprinzip an der Stelle ist, dass er sagt, ein Prinzip, was sich nicht äußert, ist keins. Oder bezogen auf die Wesenslogik, ein Wesen, was nicht erscheint, ist nicht das Wesen. Wesen und Erscheinung müssen zusammenpassen. Ich erschließe das Wesen aus der Erscheinung. Darum ist es auch kein Wunder, dass dann die Erscheinung aus dem Wesen abgeleitet werden kann, weil ich ja gerade diesen Zirkel, den es bei Marx gibt und den er am Anfang des Kapitals behauptet, dass Hegel den nicht hätte, sondern Wissenschaft würde ja so gehen, dass man zwar, wenn man den Begriff von irgendetwas hat, die Wirklichkeit daraus ableitet, aber umgedreht, dass Hegel das nicht berücksichtigen würde, dass man auch diesen Begriff erst aus den Erscheinungen ableitet. Das ist ungerecht, es kommt in der Logik selbst vor und im subjektiven Geist, wenn Hegel über nochmal dort als Tätigkeit des Menschen über das Denken redet, im theoretischen Geist wird das auch explizit von Hegel entsprechend so gewürdigt, aber es ist ein Abschnitt des Hegelschen Systems, der nicht sehr viel rezipiert wird. Kommen wir jetzt zum Verhältnis der Hegelschen Logik zum Rest des Systems, und damit insbesondere dann, dass wir uns interessieren dafür, wie die Hegelsche Geschichtslogik im System eingebettet ist. Also erst einmal könnte man aus den Punkten, die ich bisher genannt habe, ja bereits eine Vorstellung davon gewinnen, warum die Hegelsche Geschichtsphilosophie relativ realistisch ist. Der Brecht, wie er das mal als Urlaubslektüre gelesen hat, ich glaube in Dänemark, hat er in seinem Tagebuch ganz verwundert notiert, dass die Hegelsche Geschichtsphilosophie, wie detailliert sie ist und wie viel nützliche Gedanken da drin sind. Und das wird immer wieder auch mit Erstaunen auch über andere Teile des Systems konstatiert, wenn man sie sich anguckt. Wie kann das sein, dass Hegel, der doch angeblich so eine abstruse Logik und so eine abstruse Gedanken hätte, die doch angeblich nur vom Konstruieren handeln würden, dass er so konkret entsprechendes sagen kann? Nun, das ist erstmal, wie gesagt, gar nicht so verwunderlich, weil sein Prinzip, was er versucht in seiner Dialektik zu zeigen, erstmal einfach ein wissenschaftliches Prinzip ist, was versucht, die Gesetze von demjenigen, was halt bekannt sind, tatsächlich aufzuzeigen. So, aber bevor ich, wie gesagt, in Hegels Geschichtsphilosophie reingehe, möchte ich über die Einbettung reden. Warum? Nun, genauso wie man eigentlich immer das Verhältnis von der Hegelschen Logik zum Gesamtsystem sich Gedanken machen muss, da komme ich auch gleich nochmal im Speziellen drauf, es ist auch so, dass bei Hegel immer relevant ist, wie Sachen im ganzen System eingebettet sind, weil sie sich dadurch, weil sehr, sehr viele Zusammenhänge geben, die dadurch implizit sind und die im Prinzip dann in dem einzelnen Text nicht ausgedrückt sind und die deshalb meines Erachtens sehr oft in der Rezeption ausgeblendet werden oder es wird nur eine bestimmte Aspekt gefunden und den finde ich auch nicht, wenn ich den Text als solches lese, was immer bei Hegel sehr sinnvoll ist, weil bei Hegel wird viel erzählt, aber wie gesagt, solche impliziten Beziehungen kriege ich nicht sofort mit. Okay, vielleicht fange ich mal an, damit ein bisschen zu malen. Erstmal generell, ich arbeite mit hegelsystem.de zusammen und oder Hegelnet. Und wer diese Webseite mal besucht hat, der wird vielleicht so diese Hegeldreiecke gesehen haben. Da gibt es dann das System der Wissenschaft. Hast du es zufällig dann? Ein bisschen höher. Okay. Da gibt es. Da gibt es die Logik, die Natur und der Geist. Und ich will jetzt, weil das zu weit führt, jetzt da nicht im Einzelnen drauf eingehen. Also ganz einfach kann man sagen, das hier wäre sozusagen der erste Schritt, der zweite Schritt, der dritte Schritt. Findet man Enzyklopädie, Paragraph 79 bis 72 erklärt. Dies hier ist sozusagen der Anfang, dies hier wäre die Negation und dies hier wäre jetzt sozusagen eine Synthese. In Bezug, die ganze System gliedert sich also diese drei Teile. Was man kennt normalerweise ist diese Zweiteilung, die kennt man von den Universitäten, da gibt es die Naturwissenschaften und die Geisteswissenschaften. Ob man die jetzt Geistes-, Gesellschafts- oder Kulturwissenschaften nennt, ist eigentlich egal. Es ist eigentlich klar, dass es hier um den Menschen geht, insofern er nicht einfach nur medizinisch oder biologisch betrachtet wird. Und dies hier wäre dann sozusagen die Natur. Und auch der dritte Teil ist eigentlich nicht ungewöhnlich. Auch die heutige Universität kennt als Eintritt in Naturwissenschaften oder Geisteswissenschaften irgendeinen vorgeschalteten Teil, Wissenschaftslehre. Häufig wird die Mathematik auch noch dazu sehen. Also insofern ist das Ganze erst einmal von der Gliederung nicht so ungewöhnlich. Um Missverständnisse noch zu vermeiden, man kann diese, das mache ich jetzt auch nicht, ich muss Zeit sparen. Vielleicht grundsätzlich noch ein Hinweis: Bei Hegel ist diese Gliederung, muss ich jede Gliederung eigentlich beweisen. Weil ich kann ja Dinge auf viele Art und Weise gliedern. Die Frage ist also immer jeweils, wenn ich irgendwelche Gliederungen sehe, wie willkürlich sind sie? Das ist die logische Rechtfertigung der Gliederung. Ist sie zum Beispiel vollständig? Was ist das Prinzip der Gliederung? Die Gliederung wäre hier einfach die Grundlage unseres Denkens oder der Wissenschaft. Ja, ihr könnt bei Marxismus unter Umständen den Diamat hier reinsetzen. Die Natur wäre dasjenige, was ich logisch betrachte, wissenschaftlich betrachte, das aber nicht selbst den Anspruch hat, dieser Logik zu genügen. Ich stelle fest irgendein Gesetz der Natur, aber das ist nicht dadurch zu kritisieren, dass es nicht der Natur, dass es nicht der Logik entspricht. Ich kann die Natur unter Umständen danach ordnen, wie sehr sie irgendwelchen komplexeren oder weniger komplexeren logischen Bestimmungen entspricht. Ich hätte damit sicherlich die Biologie als besonders komplexes weiter oben und die Mechanik als vielleicht einfachste Dinge weiter unten. Aber es ist nicht ihr eigenes, es ist nicht ihr eigenes Prinzip. Beim Geist sieht es anders aus. Wir Menschen unterscheiden uns nach einem alten Vorurteil, wie der Hegel sagt, ja, von den Tieren durch unser Denken. Gut, mag sein, dass man da graduelle Abstufungen macht, aber jedenfalls ist in diesem Denken enthalten, dass wir uns zum Beispiel kritisieren daran, du hast falsch gedacht, da stimmt irgendetwas nicht in deinem Denken. Das heißt, wir haben durchaus als eigenen Maßstab, insofern wir denken, die Logik und diese, und insofern ist es also so, dass dieses Grundprinzip der Logik gleichzeitig einen Unterschied macht zwischen dem Reich der Natur und dem Reich des Geistes und erklärt an der Stelle auch durchaus, warum ich jetzt die Medizin oder Zoologie hier noch mit Natur nehme und andere Dinge, wo der Mensch sozusagen jetzt geistig, gesellschaftlich, kulturell tätig ist, eben unter Geist nehme. Und das ist auch gleichzeitig ein allererster Hinweis darauf, warum es eine Geschichte geben könnte im Bereich des Geistes und warum es bei Hegel durchaus erklärungsbedürftig ist, warum es eine Geschichte der Natur gibt. Weil in dem Moment, wenn ich einen Maßstab habe, dann gibt es ja im Prinzip auch das Ansinnen, diesem Maßstab zu genügen, kann ich ihm entsprechend annähern. Während in der Natur wäre die Frage, was ist denn das Objekt dieses Maßstabes? Man kann durchaus davon ausgehen, dass in der Natur möglicherweise, je komplexer die Dinge werden, desto mehr sie sich diesem hier sozusagen prinzipiell annähern, wie vielleicht in der Biologie am meisten, dass es da möglicherweise auch eine Geschichte hingeht, dass dort implizite Maßstäbe da sind. Aber die müssten sozusagen, das war bei Hegel zu seiner Zeit noch relativ wenig verbreitet und er war sehr vorsichtig damit, dort irgendwelche geschichtlichen Maßstäbe zu betrachten. Normalerweise ist es ja eigentlich so, dass Marxisten das umgekehrt sehen, dass sie sagen, das besonders Gute an Hegel ist ja gerade, dass er alles dynamisch sieht. Und unser Prinzip des dialektischen Materialismus ist auch gerade, dass wir alles dynamisch sehen. Und damit haben wir eine viel bessere Sichtweise von allem. Ist auch als heuristisches Prinzip sehr mächtig und gut, wie auch die Vergangenheit gezeigt hat. Und wir finden auch das heraus, dass sich tatsächlich in der Natur in der Tat es eine geschichtliche Entwicklung gibt. Aber für Hegel ist eigentlich immer wichtig zu verstehen, wie ich gesagt habe, immer den Begriff, also nicht einfach nur irgendwas als Erscheinung zu nehmen und auch nicht einfach zu postulieren, sondern zu verstehen, wie das Ganze von innen funktioniert. Und wenn ich in der Natur sozusagen nicht weiß, was dort sozusagen denn dieses Prinzip ist, was die ganze Sache bewegt, dann ist das auf jeden Fall unbefriedigend. Ist dann höchstens etwas, was ich empirisch vielleicht feststellen kann, aber wo ich noch nicht den Begriff davon finde. Also Hegel versucht, sich immer daran zu halten, was bekannt ist, gerade nichts irgendwie getrennt zu postulieren und sich immer ganz kritisch bewusst zu sein, was ist der Grund, warum ich irgendetwas annehme. Was ist der Grund, warum ich irgendetwas postuliere? Zum Glück müssen wir die Natur eigentlich hier in unserem Gegenstand jetzt nicht so betrachten, sondern den Geist. Da hatte ich ja gesagt, der Geist hat als Maßstab die Logik. Die Logik als solches gibt aber natürlich noch wenig her. Also wenn ich jetzt einfach so abstrakt sage, die Logik, nur dadurch, dass ich falsches Denken vermeide oder Fehler vermeide, kriege ich ja wohl kaum eine geschichtliche Entwicklung hin. Das heißt, wenn ich das Ganze noch mal ein bisschen genauer angucken, für Hegel, wenn ich die Logik aufgliedere, dann hatte ich gesagt, es gibt hier als erstes das Sein, als zweites das Wesen, als drittes den Begriff. Ja, und im Sein gucke ich mir eben Quantität, Qualität und die Maße entsprechend an. Mit Wesen und verdaue ich sie logisch. Und beides zusammen, dieses hier ist das Gegebene, das Sein, steht mir irgendwie erstmal unbegriffen gegenüber. Im Wesen arbeite ich mich dann an ihn ab, aber ich habe es noch nicht richtig verstanden. Und wenn ich es richtig verstanden habe, so ist im Prinzip alles, was ich hier habe, gut geordnet habe, habe ich den Begriff. Zu dem Begriff vielleicht noch ein Bild, wem das immer noch zu abstrakt ist. Es gibt diese Geschichte, indische Geschichte von einem Elefanten, den verschiedene Blinde anfassen. Und der eine fasst den Bein an, der nächste das Ohr, der nächste den Rüssel, den Schwanz, Stoßzähne und so weiter. Und jeder hat einen anderen Begriff, eine andere Vorstellung davon, was ein Elefant ist. Und der Begriff, das wäre alles hier sozusagen verschiedene Erscheinungsformen vom Sein. Es kommt gerade nicht darauf an, diktatorisch zu sagen, meins ist richtig, sondern gerade, wenn alle im Prinzip davon selben reden, dann ist das ein Rätsel und ist etwas, was ich verstehen muss. Und wenn ich den Begriff von dem habe, wenn ich also weiß, was ein Elefant ist, dann weiß ich auch, wie all diese ganzen unterschiedlichen Seiten, die sich gegenseitig widersprechen, wie sie zusammenhängen. Und damit sind mir auch diese ganzen Erscheinungen, die ich von außen sehe, nicht mehr irgendwas Äußerliches oder Zufälliges, sondern ich weiß sozusagen ihr inneres Prinzip. Und darin bin ich frei. Ich bin frei, das Ganze zu reproduzieren. Der Begriff auch von einer Sache enthält alles, was ich von der Sache wissen muss, ist also in sich selbst abgeschlossen, ist fertig, ist frei. So, und dieses ist also ein erster, wenn ich jetzt die, ich hatte gesagt, ich kann die Logik auch verwenden als Ordnungsprinzip, sozusagen ein erster Maßstab, den ich aus der Logik habe, dass es sinnvoll ist, Freiheit, dass Freiheit etwas Hohes ist und dementsprechend der menschliche Geist, der also entsprechend sich hieran orientieren sollte, sollte also Freiheit suchen. Frage ist dann noch, was das dann jeweils heißt. Aber die Suche nach Freiheit wäre also dasjenige Ordnungsprinzip des Geistes, was ihn bewegen sollte, wenn er über sich reflektiert, nein, oder als Gesellschaft. Und dementsprechend ist Hegels Geschichtsphilosophie, wie diejenigen, die da schon mal reingeguckt haben, das sicherlich wissen, eine Philosophie der Freiheit, wo er sagt, die menschliche Geschichte geht dahin, Freiheit zu realisieren. Ein zweiter Punkt, der noch interessant ist für unsere Herangehensweise, ist, wenn ich mir den Begriff angucke, wenn ich das rausgucke, dann ist es so, dass Hegel den Begriff als solches, wie wir ihn eigentlich kennen, eigentlich nur im ersten Drittel seiner Begriffslehre abhandelt. Da gibt es den eigentlichen Begriff, den Urteil, und Schluss. So, und im Schluss ist eigentlich Schluss. Damit habe ich eigentlich alles erklärt. Das Kern ist der Begriff. Wenn ich einen Begriff habe, dann kann ich da entsprechend auch drüber urteilen und schließen. und habe damit meinen Gegenstand als solches abgehandelt. Damit weiß ich eigentlich, wie Wissenschaft und wie Denken geht. Und wenn ich jetzt wüsste, wie kann es hier anschließend noch weitergehen? Nun, dann ist es so, dass der Begriff hat ja eine Beziehung zu seinem Inhalt, nämlich sozusagen von dem, den er abbilden will. Er hat einen Anspruch auf Objektivität. Er hat eben gerade das Ganze so aufgefressen, verarbeitet, dass er dazu passt. Und das habe ich jetzt gemacht. Ich weiß jetzt, wie Denken geht, habe jetzt sozusagen den Begriff des Begriffs gehabt. Was könnte jetzt noch übrig bleiben? Nun, ich kann thematisieren, dass dieses hier ja nur der Begriff des Begriffs als solches ist, aber eine Logik, die nur die Logik der Logik wäre, wäre ja zu nichts gut. Das heißt, es muss eigentlich, kann ich nochmal thematisieren, ist als neues Thema, dass es außer der Logik auch noch etwas gibt. Es wären dann eben andere Objekte. Objekt. So. Und dementsprechend, das wäre eben hier der zweite Teil. Und dementsprechend natürlich ist der Begriff auch, wäre im Prinzip eigentlich auch ein Objekt, aber hier ist sozusagen gemeint gerade dasjenige, was sich nicht identisch ist mit sich, sondern eben Begriffen von etwas anderem als eben das Denken. Ne? Zum Beispiel wird sich hier anbieten die Natur. Das in der Logik stelle ich hier einfach nur formal dar, dass es die Möglichkeit gibt, das Denken sich auf anderes zu beziehen. Ist ja wohl vernünftig, sonst kann ich es nicht gebrauchen. So, und dementsprechend ist dies hier sozusagen das andere davon, aber es hat sein selbes Prinzip. Und dann gibt es als Vereinigungs jetzt von dem Ganzen halt etwas, wie die beiden Sachen wieder zusammenkommen könnte, entsprechend dem Geist. Hier käme es also darauf an, dass er bei ihm dann die Idee, hier käme es dann darauf an, dass das Prinzip so ist, dass es eben dieses Objekt halt bestimmt. Und da ist zum Beispiel, da wäre zum Beispiel das Leben als erstes Beispiel, was er bringt. In dem Leben gibt es ein Grundprinzip, das wir heutzutage vielleicht in der DNS sehen, aber ich bin kein Biologe. Jedenfalls gibt ein Grundprinzip und das ordnet praktisch das Leben, wie es halt gibt, ordnet es. Und in dem Moment, wenn man tot ist, dann ist das halt nicht mehr da und dann zerfällt man halt. Oder auch natürlich das menschliche Wollen ist natürlich genau dasjenige, dass es eben ein Gegebenes halt versucht zu gliedern. So, und als derjenige Teil, dementsprechend kann ich erstens sagen, erst Entsprechung vom Gliederungsprinzip entspricht dies hier mit Einschränkung der Natur und die Idee mit Einschränkung dem Geist. Wenn ich jetzt innerhalb des Objektes ist es so, dass das oberste Prinzip, wenn jetzt hier sich alle Prinzipien angucken, das oberste Prinzip ist der Zweck. So, warum ist das das oberste? Und zwar ist hier gedacht, eigentlich ist Idee natürlich Zweck, weil da geht es ja gerade um das Prinzip, was alles ordnet. Aber Zweck ist hier sozusagen gedacht als ein äußerlicher Zweck, wo das Ding selbst gar nicht von dem Zweck weiß, also eine Maschine zum Beispiel. So, und wenn wir uns jetzt den Geist angucken, wie der gegliedert ist, dann können wir dort die Sachen wiederfinden. Beim Geist ist so gegliedert, dass es da den subjektiven Geist gibt. Es gibt den objektiven Geist, der ungefähr die Gesellschaft. Und es gibt den absoluten Geist. So, ist aber auch nichts Magisches. Sondern ganz kurz kann man im Prinzip sagen, subjektiver Geist, wie der Name schon andeutet, handelt von den Menschen, von den einzelnen Individuen, die zunächst einmal bestimmt sind durch ihre Natur, Anthropologie, aus der sie sich dann zum Beispiel darüber herausarbeiten, dass sich Gewohnheiten abbilden, die zu ihrer zweiten Natur werden. Erst dadurch bestimmt eine Phänomenologie, dass ich mich beziehe auf, dass ich mir bewusst werde meiner selbst, mich beziehe auf andere Objekte meiner Begierde, insofern es andere Menschen sind, die eventuell auch nur zunächst mal als Objekte meiner Begierde oder meines Interesses nehme, bis ich mir dann feststelle, in dem Kampf darum, dass nämlich auch alles solche, die es genauso machen, und dann kommen uns unsere Willen in die Quere, dass es dort eine Gemeinsamkeit gibt, sozusagen die Vernunft, ein Allgemeines, was uns alle eint. Und dieses Allgemeine ist eben, dass wir Geist sind, dass wir als solche denkende Wesen sind und dementsprechend im dritten Teil des subjektiven Geistes. In der Psychologie geht es eben darum, was betrifft uns ganz abstrakt in dem, was uns alle gleich ist, dass wir einen Willen haben und ein eine Erkenntnisfähigkeit und die bei uns natürlich unser Willen möglichst ein vernünftiger Willen sein soll, der auf vernünftigen Erkenntnissen der Welt und vernünftigen auch Erkenntnis von einem selbst und von den Grundprinzipien, was gut ist, bestimmt sein sollte. So, und das gibt natürlich, ist natürlich irgendwie nur als solches eine Abstraktion, weil die gibt es natürlich nicht alleine, glaube ich, vor einem vielleicht doch in irgendeiner Weise marxistisch gefärbten oder bekannten Publikum nicht zu sagen. Gibt es den objektiven Geist, der entspricht, wie gesagt, der Gesellschaft. In dieser Gesellschaft versuchen die Subjekte ihre Zwecke zu verwirklichen. In konkreten Formationen, als da wäre Familie, die eigentliche bürgerliche Gesellschaft in unserem Fall und im Staat. Und die Zwecke, die man dort macht, die können scheitern. So, und wenn man darüber scheitert, wenn man Zwecke versucht zu verfolgen, dann denkt man eben nach, wie kann ich das besser machen? Versucht sie eben zu optimieren, seine Zwecke. Versucht seine Mittel zu optimieren. Und das ist bereits eine gewisse Freiheit, die man hat. Und dementsprechend ist hier, wenn ich mir angucke, dass der objektive Geist, heißt ja schon Objekt, eine Beziehung hat zur Logik, dann hat mir gesagt, die oberste Kategorie vom Objekt in der Begriffslogik ist der Zweck. Dementsprechend ist der objektive Geist geprägt, die Gesellschaft ist geprägt von Zweckdenken. Versuche, meinen Willen, meine Zwecke in der Welt zu verwirklichen. Die hat einerseits eben lauter andere subjektive Geister zur Grundlage. Die hat aber Eigengesetzlichkeiten. Ich schaffe mir eigene Institutionen und so weiter. Eben eine zweite Natur. Und nicht vergessen, das kommt bei Hegel auch vor, kommt aber in dem Dreieck nicht so klar zum Ausdruck. Selbstverständlich ist auch eine Grundlage des objektiven Geistes die Natur als Grundlage, auf die ich mich beziehe. Und da werde ich im letzten Teil auch kurz darauf eingehen. So, ich versuche hier also meine Zwecke zu verwirklichen. Und zwar sollte der oberste Zweck, den ich habe, dabei meine Freiheit sein. Ich kann im Prinzip auch zum Beispiel, wenn ich mir mit Technik verwirkliche, kann ich sagen, das erhöht meine Freiheit. Das ist ein Punkt, wo ich hier etwas tue. Technik ist also die Institution auch etwas, was hier im objektiven Geist vor sich geht. Wo ich dementsprechend auch denke von einem Maßstab, wo ich also eine Entwicklung habe. So, marxistisch gesehen würde man hier dementsprechend durchaus so etwas wiederfinden. Im Histomat gibt's die Entwicklung der Produktivkräfte. Das wäre durchaus hegelianisch etwas, was dazu dient, menschliche Freiheit zu vergrößern. Erst einmal, indem ich damit meine Zwecke halt besser, rationeller verwirklichen kann. Und es ist klar, dass es prinzipiell da ein Prinzip gibt, wenn man sagt, wenn ich dort irgendwelche Verbesserungen habe, dass ich meine menschlichen Freiheiten besser verwirklichen kann, umso besser. Und natürlich ist klar, dass das Grundprinzip dessen, was ich jeweils da verwirkliche, davon abhängt, was sind für natürliche Gegebenheiten da und natürlich auch, was sind hier im objektiven Geist schon für Möglichkeiten da, das muss ja aufeinander aufbauen. Der Hegel hat zusätzlich hier diesen, und die Weltgeschichte übrigens, kann man hier sagen, wäre die Spitze des objektiven Geistes. Das Prinzip, was den objektiven Geist verwirklicht, geht es ja um den Zweck. Ja, wäre dementsprechend, der wäre halt getrieben davon, den Zweck zu verwirklichen. Das hier ist die Weltgeschichte. WEG schreibt einfach hin, die Weltgeschichte, den Zweck zu verwirklichen, der objektive Geist. So, aber Frage ist, was ist denn dieser Zweck Freiheit? Es gibt, gerade wenn man der Linken hört, worum geht es eigentlich in der Geschichte, dann hört man so Dinge wie unsere Bedürfnisse verwirklichen oder eben jeder nach seinen Wünschen oder was so alles vorkommt. Und da ist eigentlich unkritisch drin enthalten die Frage, was ist denn das, was sozusagen der Maßstab dafür, was unsere Wünsche sind. Und natürlich gibt es da auch wieder zwei Auflösungen. Die eine, die dann lauter Wünsche kritisieren und lauter Wünsche kennen, die echte Bedürfnisse sind zum Beispiel und die nicht echten Bedürfnisse sind. Und andere wiederum, die sagen, gut, alles im Prinzip erlaubt, wenn wir dann schon, das wird sich schon auflösen, das werden dann schon, wenn man das Ganze frei lässt, schon die richtigen Wünsche sich dann hervorschälen und die falschen werden dann schon weggehen und kommt sowieso darauf an, dass man das ja richtig organisiert, dann kommen da schon die richtigen Wünsche raus und werden schon kompatibel miteinander sein. Bei Hegel, wie gesagt, gibt es den absoluten Geist. Das ist eigentlich die Sphäre, die über die Selbstreflexion dieser Zwecke, der dafür gedacht ist. Die drei Dinge, aus denen die drei Sachen, um die es hier geht, sind Kunst, Religion und Philosophie. Für Philosophie können wir auch Wissenschaft machen, aber speziell, wenn sie eben tiefer die Prinzipien reflektiert, wäre es als tiefste Wissenschaft, sage ich jetzt mal, als Philosophiefreund die Philosophie. Und ich stelle das um, auch so wie es Hegel in seiner Einleitung zur Geschichtsphilosophie gemacht hat. Für mich ist die richtige Einstellung, Gliederung Religion, Kunst und Philosophie. In allen dreien geht es darum, sich die grundlegenden Prinzipien zu überlegen. Marxisten kritisieren Religion. Für mich, in meiner Hegel-Interpretation, ist die Frage nach Gott oder die Frage nach Religion einfach die Frage nach dem Zusammenhang der Welt. Was ist das Prinzip, was die Welt zusammenhängt? Wie hängt alles miteinander zusammen? Was ist meine Rolle da drin? Und das ist auch der Grund, warum Hegel sagt, dass die Aufgabe von Philosophie und von Religion eigentlich dieselbe ist. Darüber haben die Völker auf unterschiedlichem Niveau unterschiedlich reflektiert. In der Religion, wie der Herr da mal sagte, rationellen Religionen, da haben irgendwie ein paar Leute drüber nachgedacht, aber in den Religionen, da haben sich Tausende von Geistern abgearbeitet. Es lohnt sich also durchaus, die Inhalte, die es dort gibt, anzugucken. Nicht in dem Sinne, das ist davon alles blöd, einfach zu gucken, gibt es dort irgendwelche Grundprinzipien, die es nützlich sind, rationell aufzuheben und verständlich zu machen, wie es generell darum ginge, unser kulturelles Erbe nicht einfach als gegeben zu nehmen oder wegzuwerfen, sondern jeweils das so umzuarbeiten, dass man es beherrscht und dass jeweils das Vernünftige daraus hervorarbeitet und weiterentwickelt, wie ich es auch versuche mit Hegel zu machen. In der Kunst dann dementsprechend das Ausdrücken dessen, was ich empfinde oder was ich halt sehe als die Grundprinzipien, auch durchaus als das Kritische, das Infragestellen von dem Ganzen und in der Philosophie als im Obersten dann eben das Begreifen davon. Und in diesem absoluten Geist kommen eben neue Prinzipien hervor. Es ist natürlich klar, es gibt bei Marx die Widerspiegelungstheorie, es ist natürlich klar, dass der absolute Geist nicht in der Luft schwebt, das ist damit auch nicht gemeint. Absoluter Geist heißt er übrigens, weil er sich sozusagen selbst reflektiert, über die eigenen Prinzipien, die das Ganze hier beherrschen. Darum heißt es sozusagen der freie Geist in dem Sinne. Ist klar, das Ganze ist nicht auf dem luftleeren Raum, es kommt daraus her. Das ist auch, war auch bei Hegel nicht neu, das kann der Marx bei Hegel finden. Und wer zum Beispiel die Phänomenologie liest oder die Vorlesung zur Philosophie der Weltgeschichte wird bei Hegel auch nicht finden, dass er das einfach so konstruiert, sondern es gibt immer Hinweise entsprechend auf die gesellschaftlichen Grundlagen, in der irgendeinen geschichtlichen Grundlagen, auch teilweise geografischen Grundlagen, in dem etwas da ist. Das ist klar, aber was meines Erachtens ausgeblendet wird, das ist eben der Gegenstand davon, dass es eben hier darum geht, die Zwecke zu reflektieren und damit auch ein Potenzial zu gegeben ist, irgendeine gegebene Beschränkung, die hier drin ist, zu überschreiten. Das wird im klassischen Histomat, wird das natürlich selbst auch als Problem gesehen. Man merkt, dass einfach nur das hier wird, wie das eine wird vom anderen bestimmt, dass das zu unbestimmt ist. Man sagt, da gibt es ein dialektisches Verhältnis, aber dialektisches Verhältnis ist abstrakt, weil das sagt erstmal gar nicht aus, wie das Verhältnis denn genau logisch ist. Ja, bei Hegel kann ich im Prinzip sagen, die ganze Logik oder das ganze System ist dialektisch aufgebaut, aber in jedem einzelnen Gebiet sieht das inhaltlich ganz anders aus. Deshalb ist dialektisch viel zu abstrakt, sondern man muss genau sagen, wie das Verhältnis hier wäre. Und das Verhältnis wäre eben hier, das reflektiert das Ganze und hat damit auch die Möglichkeit, seine, eben die Grenzen zu überschreiten und damit etwas Neues zu machen. Und das ist zum Beispiel aus meiner Sicht auch eine der Probleme im real existierenden Sozialismus gewesen, dass man dort einfach so sicher war, dass man eigentlich hier alles in Übereinstimmung ist, subjektiver Geist, objektiver Geist und absoluter Geist, dass man im Prinzip nicht erlaubt hat, diesen absoluten Geist Prinzipien zu erzeugen, die noch über das Ganze hinausgehen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man im klassischen Histomat dachte, man weiß eigentlich, wie die Geschichte halt weitergeht. Die Geschichte geht halt so weiter, dass nach der Überwindung des Kapitalismus kommt der Kommunismus und auf dem Weg dazwischen gibt es natürlich den Sozialismus und man mag es Abstufungen geben, aber im Prinzip sind wir bereits in dem letzten abschließenden Bereich der Geschichte, dem Reich der Freiheit. Und damit gibt es eigentlich gar kein Prinzip, was noch nach Kommunismus kommen könnte, was noch irgendwie noch weitergehen könnte. Dementsprechend ist alles, was dort davon weggeht, ist also möglich, kann eigentlich nur entweder was Verrücktes sein oder was Reaktionäres sein. Das ist aber bei Hegel nicht so. Hegel hat auch in dem Sinne kein Ende der Geschichte, weil das Ganze ja eine Bewegung ist. Hegel hat jetzt für seine Zeit, und es ist, wie ihr aus meinem Vortrag merkt, nach meiner Ansicht nach zum größten Teil immer noch für uns gültig, sich darum bemüht, auszudrücken, was eben Freiheit bedeuten könnte, wie man sich das Ganze vorstellen kann, aber er hat überhaupt nicht gesagt, mit mir ist die Geschichte zu Ende und ich bin der Höhepunkt, oder was ihm da alles angedichtet wird, sondern er ist sich sehr wohl darüber bewusst, dass das alles noch viel weitergehen kann und hier immer neue Prinzipien entstehen können, herausgefunden werden können, die dementsprechend auch, was auch immer es gibt, hier dazu führen können, dass irgendeine bestehende Form als mangelhaft erkannt wird und dass es dementsprechend etwas Neues herauskommt. Wie übrigens auch das für das ganze übrige System gilt. Selbst für die Logik ist es natürlich so, wenn ich, wie ich vorhin gesagt hatte, am Anfang gesagt habe, die Wissenschaft immer darum geht, sich das sozusagen logisch zu ordnen und zu einem befriedigenden Ganzen zu bringen, was ich weiß, und ich immer davon weiß, dass immer wieder Fortschritt gibt, dass ich etwas Neues erkenne, dass ich herausfinde, es gibt neue Erkenntnisse, es gibt neue, sei es hier, sei es bei dem Umgang mit der Natur, sei es in der Gesellschaft, sei es bei den einzelnen Leuten, haben irgendeinen Geistesblitz, wie auch immer, dann stelle ich fest, brauche ich bloß die Geschichte der Philosophie angucken, dass ich noch irgendwas Neues finde, was ich vergessen habe, wo ich einen Fehler gemacht habe oder was sogar eine völlige Umstellung anbelangt. Und dementsprechend ist das ganze System durchaus auch nicht fertig, sondern wir, wenn wir darin uns bewegen, haben wir die Möglichkeit, das nach unseren fortschreitenden Erkenntnissen umzubauen. Und das ist für mich auch die logische Grundlage oder die Grundlage dafür, warum ich mit Hegel jetzt so umgehe, wie ich umgehe. Wie sitze ich, bin ich denn in der Zeit? Schon gegen Ende. Ich habe seit 10 Minuten dieses Schritt. Oh, okay, also dann Okay, das hängt damit zusammen, dass ich meine Brille abgelegt habe. Gut, dann würde ich an der Stelle erstmal eine Pause machen und eventuell, wenn wir am Ende noch Zeit haben, nochmal auf die Hegelsche Geschichtsphilosophie im Speziellen eingehen. Pause heißt immer Gelegenheit für Fragen. Okay.